Fürsorge oder Freiheit? Im progressiven Lager sind zwei Prinzipien im Widerstreit: Fürsorge und Freiheit. Je mehr man Fürsorge für Schwache betont, desto mehr muss man die Freiheiten der anderen, zum Beispiel durch Sprachvorschriften, einschränken. Je größer die Freiheiten, die man allen gibt, desto größer die Gefahr, dass sich Minderheiten durch Worte oder Taten verletzt fühlen. Nicht immer kann man beide Prinzipien gleichzeitig hochhalten. In seiner Grundform ist Fürsorge eine evolutionäre Adaption, die Kinder schützt. Evolutionsbiologen erklären das folgendermaßen: Je länger bei einer Spezies die Aufzucht dauert, desto zuverlässiger muss der Mechanismus sein, der die Eltern dazu bringt, sich um die Kinder zu kümmern. Im Vergleich etwa zum Frosch produziert der Mensch wenig Nachwuchs, und dieser braucht außerdem extrem lange, um auf eigenen Beinen zu stehen. Deshalb reagieren Eltern, besonders die Mütter, sehr empfindlich auf Signale ihrer Kinder, die anzeigen, dass sie leiden, sich ängstigen oder in Gefahr sind. Als moralisches Prinzip entspringt Fürsorge unserem Mitgefühl und kann sich auf fremde Kinder, Welpen, Zeichentrickfiguren oder Stofftiger ausdehnen. Die Macht des Kindchenschemas ist sogar so stark, dass Jurys Angeklagte mit Babyface milder beurteilen. Wie erwähnt, ist bei der Angst die Neigung für einige Auslöser wie Schlangen angeboren, andere Auslöser wie Abiturprüfungen werden kulturell erlernt. Beim Mitgefühl verhält es sich ähnlich. Nicht nur das Leiden von Kindern, sondern das Leid aller Benachteiligten löst bei linken Progressiven starkes Mitgefühl und damit ein moralisches Urteil aus. Universelle Freiheit, verstanden als Fehlen von Zwang und als autonome Entfaltungsmöglichkeit, kann mit Fürsorge in Konflikt stehen, wenn es um Gruppenzugehörigkeit geht. Während Konservative Freiheit immer nur auf die eigene Gruppe beziehen und mit Loyalität überblenden, sind es seit einiger Zeit auch die radikal Linken, die Freiheit nicht mehr als universelles Recht für alle betrachten, sondern vor allem als besondere Entfaltungsmöglichkeit für einzelne Gruppen.